Good evening, CIG. Einen schönen guten Abend, der CEG. How y'all doing tonight? Wie geht es euch? Good. Good. Good to see your faces. Schön, eure Gesichter zu sehen. Why don't you just turn to the person next to you, actually, and say, you look good. Wie wär's, wenn du dich einfach zu der Person neben dir drehst und sagst, hey, Mann, du schaust ja super aus. It's great to be here tonight. Es ist einfach großartig, heute Abend hier zu sein. And I brought a world famous newspaper with me. Ich habe eine weltberühmte Zeitung mitgebracht. Why did everyone laugh? Warum lachen hier alle? This is the Österreich. Österreich. And on the back we see a few summer offers for a vacation. Das ist die Rückseite von Österreich. Da sehen wir ein paar Anzeigen zu Sommerreisen, die angeboten werden. Die schönsten Reisen zu besten Preisen. The greatest trips to the best prices. Yeah, 1 week in Egypt. Nach Ägypten zum Beispiel. 1 week in Turkey. Eine Woche Türkei. Can go everywhere. Man a whole China Rundreise. Überall hin, selbst nach China eine ganze Rundreise buchen. And I'd like to speak about something tonight that should have to do with summer holidays. Ich möchte über etwas heute Abend sprechen, was eigentlich sehr mit den Sommerferien mit verbunden sein sollte. Something that may be difficult for some of us. Aber vielleicht ist auch etwas, vielleicht was ein bisschen schwierig ist für einige von uns. Something that is fairly counterculture. Und was irgendwie so ein bisschen auch gegen den Strich der Kultur geht. I'd like to speak tonight about rest. Ich möchte heute Abend über Ruhe sprechen. And I'm gonna tell you the big point right now. Und ich werde euch gleich den wichtigsten Punkt zuerst geben. So, you know, if you want to go out to the movies right away or something, you'll have the main point here. Also, wenn ihr noch was vorhabt, vielleicht heute Abend ins Kino gehen wollt, wir bringen den Hauptpunkt zuerst. Which is this, that rest in Jesus provides the power to live a holy life. Ruhen in Jesus gibt uns die Kraft, einfach ein heiliges Leben zu führen. And let's just open in prayer, or if you're going to leave, this will be the closing prayer. Beginnen wir ein Gebet, oder wenn du jetzt gehen möchtest, wäre das das Abschlussgebet. Father in heaven. Vater im Himmel. We thank you that you are in our midst as we speak. Danke, dass du in unserer Mitte bist, während wir hier sprechen. Thank you that you love us. Danke, dass du uns so sehr liebst. Thank you that you sent your son to die for us. Danke, dass du deinen Sohn gesandt hast, auf dass er für uns stirbt. Thank you that when we have accepted your son Jesus, you see us as holy. Danke, wenn wir einfach nur deinen Sohn angenommen haben, dass du uns dann so heilig siehst. And we thank you for the grace that we don't deserve. Und wir danken dir für diese Gnade, die wir überhaupt nicht verdienen. And pray that we will be a holy church. Und wir bitten dich, dass wir eine heilige Gemeinde sind. A holy group of people. Eine heilige Versammlung von Menschen. Because of what you have done wegen for dem, us. Was du für uns getan hast. Bless these words tonight. Segne diese Worte, darum bitten wir. Amen. In Jesu Namen, Amen. Nobody left, that is good. Niemand ist gegangen, sehr gut. So, just a little bit review, we've been going through a series called A Holy Summer. Um zu wiederholen, wir haben da eine Serie begonnen. Und diese Serie hat diesen Titel gehabt, ein heiliger Sommer. And holiness means to live out your faith. Heiligkeit bedeutet, deinen Glauben auszuleben. By grace. Aus der Gnade heraus. Intentionally. Mit Absicht. Every day. Jeden Tag. In little ways. In kleinen Wegen durch Glauben. This is what holiness means. Und das ist das, was Heiligkeit bedeutet. And before all of this activity needs to be preceded by some inactivity. Bevor bei all diese Dinge, diese Aktivitäten stattfinden können, müssen denen einfach eine Inaktivität vorausgehen. This rest. I'll explain what I mean through this quote. Inaktivität, das heißt Ruhe. Und ich möchte euch das erklären. A.W. Tozer, somebody a little bit older and wiser than myself. And der A.W. Tozer, jemand, der ein bisschen älter und weiser war, als ich es jetzt bin. He describes it as the art of getting alone with God. Er beschreibt es als die Kunst, einfach alleine Zeit mit Gott zu verbringen. And waiting in quietness and silence. Und dann in Ruhe und Stille darauf zu warten, until we are changed. Dass wir verwandelt werden. And then when we act, und dann, wenn wir dann handeln, our activity really amounts to something. Dass dann wirklich unsere Aktivität noch einen Unterschied ausmachen kann. This is an inactivity, which paradoxically is the highest form of activity. Das ist eine Inaktivität, die paradoxerweise, was scheinbar wieder ein Widerspruch, einfach die höchste Form von Aktivität ist. Good. Inactivity. Inaktivität. Rest. Ruhe. In our society, time is money, right? In unserer Gesellschaft ist Zeit gleich Geld. We hear this all through the business world. Time is money. Time is money. In der Geschäftswelt, Zeit ist Geld. Zeit ist Geld. Zeit ist Geld. Komm. And I would argue that time is more valuable than money. Ich möchte aber sagen, dass doch die Zeit viel kostbarer ist als because das Geld. You can always earn more money, but you can not always get more time. Man kann immer mehr Geld verdienen, aber nie mehr Zeit bekommen. It's a fixed amount for each person. Aber die Zeit ist begrenzt für jede Person. We each have, in fact, 86,400 seconds per day. Wir haben 86,400 Sekunden an einem Tag. Now the problem becomes that we try to cram in as much possible into these 86,400 seconds. Das Problem ist, wir versuchen da so viel wie möglich in diese 86,400 Sekunden hineinzudrängen. Try to achieve more. Wir wollen mehr erreichen. We try to participate in more. Wir wollen an mehr Dingen einfach teilnehmen. Try to accomplish more. Mehr Dinge erlangen. And just tricking ourselves into believing that hurrying will bring us more time. Und irgendwie betrügen wir uns ja selbst, dass wir da glauben, dass wenn wir da einfach nur umhereilen, wir mehr Zeit hätten. I do it all the time. Und das passiert mir einfach immer so. I do it all the time. Das ist das, was ich immer mache. And it becomes dangerous, right? Und irgendwie wird das ja gefährlich. Because not only do you run the risk of yourself burning out, denn nicht nur, dass da das Risiko besteht, dass du selbst dabei einfach ausbrennst, but also you lose your capacity to love. Noch viel schlimmer ist, dass du gleichzeitig deine Kapazität dabei verlierst, zu lieben. To love others. Andere zu lieben. Because love by definition takes time. Und Liebe, einfach der Definition schon nach, braucht ja Zeit. And so we've learned, or we've heard before that worship and worry cannot coexist. Wir haben zuvor schon gehört, dass ängstliche Sorge und Anbetung nicht zusammen existieren können. And I would say also that love and hurry cannot coexist. Ich möchte aber auch sagen, oder dem anfügen sagen, Liebe und eine Eile kann auch nicht existieren. So we have this hurry sickness, so to say. Wir haben diese Krankheit, immer eilen zu müssen. And that cure, aber die Medizin dafür, for our hurry sickness is diese Krankheit, immer eilen Jesus zu müssen, unsere Eiligkeit, is Jesus. Die Medizin oder das Mittel für gegen unser eiliges Umherirren ist Jesus. So open with me to Mark chapter 6. Schlag mal hin mit mir in das Markus Evangelium Kapitel 6. Verses 30 and 31. Verse 30 und 31. It's also on the screen there. Wir haben es hier auch auf dem Beamer. Starting in verse 30, it says, the apostles gathered around Jesus and reported to him all they had done and taught. Then because so many people were coming and going that they did not even have a chance to eat, he said to them, come with me by yourselves to a quiet place and get some rest. Aus der Elberfelder. Und die Apostel versammeln sich zu Jesus. Und sie berichteten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen, kommt, ihr selbst allein, an einen öden Ort und ruht ein wenig aus. Our example as Christians, our ultimate example is Jesus. Unser letztendliches äußerstes Beispiel ist Jesus. As Christians, we're trying to become more and more like Jesus. The word Christian means little Christ. Als Christen wollen wir immer Christus ähnlicher werden. Und dieses Wort Christen bedeutet einfach ja kleine Christus. And we follow his example. Und so folgen wir seinem Bild. It says he to get away from the crowds for a while and rest. Wie er uns ja gebietet, kommt ein bisschen beiseite von der Menge und ruht. The principle is this. Das Prinzip ist dieses. That if you want to follow someone, wenn du jemanden folgen möchtest, you can't go faster than the leader. Dann kannst du nicht schneller laufen als der führt. There are times when the leader is going, and you have to keep up. Da gibt es Zeiten, wo der Leiter, der führend ist, praktisch sagt, komm, auf geht's. And there are times when the leader says, let's get away from the crowds and let's rest. Und da gibt es auch Zeiten, wo der Leiter sagt, komm, lass uns einmal Seite gehen, weg von der Menge und lass uns zur Ruhe kommen. Now the idea for rest originally came from God in creation, right? 6 days he worked and then he rested. Und diese Idee der Ruhe, die kommt ja schon aus der Schöpfung. 6 Tage schuf er die Welt, am 7. Tag ruhte er. Not because God Almighty needed a physical rest. Nicht weil Gott der Allmächtige irgendwie eine Ruhe gebraucht hätte. But because he wanted to set an example for us, right? Sondern vielmehr deswegen, weil er uns ein Beispiel geben wollte. And he followed up by even giving us the fourth commandment in Exodus 20. Er ging sogar weiter, er gab uns das vierte Gebot im 2. Mose Kapitel 20. Turn to that chapter in Exodus 20. Wenn man einmal hinschlägt zum 2. Mose Kapitel 20. Verses 8 and 11. Verse 8 und Vers 11. Mm-hmm. It says, remember to observe the Sabbath day by keeping it holy. Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. For in 6 days the Lord made the heavens, the earth, the sea and everything in them. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Then he rested the 7th day. Und dann ruhte er am 7. Tag. That is why the Lord blessed the Sabbath day and set it apart as holy. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Okay, flip a few chapters further to chapter 31. Jetzt geht mal weiter, ein paar Kapitel weiter. And zu Kapitel 31. This is where it really gets cool. Und da wird es wirklich super. Verse 13 in the New Living Translation. Vers 13 in der New Living Translation im Englischen. Talks about the Sabbath. Da spricht es vom Sabbat. And although we are not under this Old Testament covenant anymore. Und obwohl wir nicht mehr unter diesem Bund stehen. The principle still stands. Des Alten Testaments, so gilt doch immer noch das Prinzip. Or the purpose behind it. Oder der Zweck dahinter. Because actually Jesus was always accused for violating the Sabbath, right? Weil Jesus wurde immer dafür angeklagt, dass doch irgendwo das Sabbatgebot übertreten würde. He said that the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath, was his answer. Antwortet darauf, aber der Sabbat ist ja für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Well, let's take a look at this verse. Verse 13. Vers 13, schauen wir mal. And it says in the New Living Translation, tell the people of Israel to keep my Sabbath day. Der Elberfelder im Deutschen, du aber rede zu den Söhnen Israel und sage ihnen. For the Sabbath is a sign of a covenant between me and you forever. Haltet nur ja meine Sabbate, denn sie sind ein Zeichen zwischen mir und euch für all eure Generationen. It helps you to remember that I am the Lord. Damit man erkenne, dass ich der Herr ist bin, who makes you holy. Der euch heiligt. Take a look at that yellow part again. Who Schaut makes you holy. Euch das noch mal an. Did you get that? Der euch heilig macht. Because the point is this. Der Punkt ist der. God is making you holy while you rest. Gott mach dich heilig, während du ruhst. How cool is that? Das ist der Wahnsinn. Schau mal ab. It's like you're plugging into Jesus. Du steckst dich einfach ein bei and Jesus. And then he just charges you up. Und er lädt dich auf. He transforms you through rest. Er verwandelt dich durch Ruhen. So rest in Jesus provides the power to live a holy life. Ruhen in Jesus gibt dir einfach die Kraft, ein heiliges Leben zu führen. Well, what is it? What does this look like then? Aber wie funktioniert das? Wie schaut das aus? Give you four things. Da gibt es vier Dinge. Biblical rest, starting with the R. Biblische Ruhe, beginnen wir mit dem R, wie Ruhe. Is retreating from the culture and your own hurried life. Ist einfach ein Rückzug von der Kultur, deinem eigenen hineilenden Leben. Mm-hmm. Mm-hmm. This world is full of things that try to make you hurry, that are trying to save you time. Die Welt ist voll von Dingen, praktisch, die dich zur Eile bringen, in der Meinung praktisch, dass es dir irgendwie Zeit ersparen würde. So retreat from these things and rest. Also Rückzug davon. Zieh dich davor zurück. The E, emptying your mind, your agenda and your will. E wie entleeren, dass du deinen Sinn, deine eigene Agenda und deinen Willen einfach leer machst. Just completely let it out. Puff. Einfach so auslassen. The S. Das S. Is the most important part. Das Wichtigste jetzt. We'll pause here and take a look at a verse in Matthew chapter 11. Wir machen eine kleine Pause hier und schauen uns einen Vers an in Matthäus Kapitel 11. Very well-known verse, Matthew 11, verse 28. Ein sehr bekannter Vers in Matthäus 11, Vers 28. Mm-hmm. And Jesus said, come to me. Jesus sagt, kommt her zu mir. He's waiting with open arms. Er wartet auf uns mit offenen Armen. Come to me, all of you who are weary and heavy burdened, and I will give you rest. Kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. So the S is just sitting at his feet. Es bedeutet einfach sitzen zu seinen Füßen. So we're not talking about rest by watching TV. Wir sprechen nicht davon, jetzt, dass wir zur Ruhe kommen könnten, indem wir da vielleicht irgendwie uns Fernsehen anschauen. Or rest by playing PlayStation and Rock Band. Oder dass wir zur Ruhe kommen könnten, indem wir da vielleicht PlayStation spielen und Rockband da haben. This is sitting at his feet. Vielmehr sitzen zu Füßen Jesu. Because anything else of just sitting there quietly with meditation just becomes some new age cultish thing. Denn alles andere da, wenn wir da nur so da sitzen und irgendwie meditieren, ohne an Jesu Füßen zu sitzen, ist irgendwie eine esoterische Geschichte, die dann im New Age endet. Sitting at Jesus' feet. Denn es geht darum, dass wir zu Jesu Füßen sitzen. The T. Das T. Take in what Jesus offers. Nimm das zu dir, was Jesus da anbietet. This is the ability to receive. Das ist die Fähigkeit, einfach etwas zu empfangen. James 1:17, every good and perfect gift is from above. Jedes gute und vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Jesus wants to give you peace. Jesus möchte dir Frieden geben. He wants to give you passion. Er möchte dir auch Leidenschaft geben. He wants to give you his kindness. Er möchte dir seine Freundlichkeit geben. He wants to give you his self-control. Er möchte seine Mäßigung geben. And so you open your hands and your heart and you say, Jesus, I receive what you have to give me. Und du öffnest einfach deine Hand, du öffnest dein Herz und sagst, Herr Jesus, ich möchte empfangen, was du mir geben möchtest. The ability to receive in faith. Diese Fähigkeit, einfach im Glauben von dir zu empfangen. So that is what biblical rest looks like. Und so schaut biblische Ruhe aus. Now what are the results of this? Was sind die Ergebnisse davon? I have three things, the physical, mental and spiritual results. Da gibt es dreierlei Ergebnisse, die physische Ebene betreffen, die verstandesmäßige Ebene betreffen und die geistliche Ebene betreffen. My father is a scientist who does research on the brain. Mein Vater ist ein Wissenschaftler, ein Forscher, der über das Gehirn forscht. In every single cell in your brain there's a little part called the mitochondria. Und in jeder Zelle des Hirns gibt es ein Mitochondrium. These are the powerhouses of every cell, the ones that bring energy. Die Kraftwerke jeder Zelle, woher die Zelle einfach ihre Energie bezieht. And scientists and doctors have discovered that when you rest, these mitochondria charge up. Und die Wissenschaftler haben festgestellt, dass wenn man einfach zur Ruhe kommt, dass sich eben diese Mitochondrien einfach aufladen. Literally refreshing your mind. Und da findet eine Belebung, eine Erfrischung in deinem Verstand statt. That's why you feel and look so good when you wake up. Und deshalb schaust du so gut aus, wenn du am Morgen aufstehst. So that's the mental results of rest. Und das sind einfach die geistigen Ergebnisse der Ruhe. Now the spiritual results is that it reignites your passion. Und das geistliche Ergebnis ist, dass einfach deine Leidenschaft wieder entfacht wird. That when you rest, Jesus transforms you. Wenn du zur Ruhe kommst, wirst du von Jesus verwandelt. And when you're burnt out or just plain tired, he reignites your passion. When you've lost your vision, when you've lost your motivation, he reignites your passion. Und er entfacht einfach wieder deine Leidenschaft, wenn du deine Vision einfach verloren hast. Und deine Leidenschaft. And lastly, physically. Jetzt körperlich zum letzten Punkt. Isaiah 40:31, a very powerful verse. Jesaja 40, Vers 31, ein sehr mächtiger Vers. In the NIV version it says, da heißt es jetzt, but those who hope in the Lord will renew their strength. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. They will soar on wings like eagles. Sie heben die Schwingen empor, they will wie die Adler. Run and not grow weary. Sie laufen und ermatten nicht. They will walk and not be faint. Sie gehen und ermüden nicht. I'm going to come back to that in a second, but this is the physical results of rest. It restores your strength. Und das ist das körperliche, der physische Ergebnis der Ruhe, dass einfach deine Kraft sich wieder erneuert und erfrischt. Begin to close here by sharing a story. Ich möchte mit einer Geschichte abschließen. I played for the Cascade Surge soccer team in Oregon. Ich habe in Oregon für ein Fußballteam gespielt, yeah. Die Cascade Surge. Had a good friend named David there. Und ich hatte einen guten Freund in David. And just came to training and, you know, David, how you doing, man? Und er kam da zum Training hin und ich sagte so, hey, Junge, wie geht's? He said, I'm just exhausted. Also, ich bin schon völlig fertig vor dem Training. Said, yeah, you look exhausted. So schaust du auch aus. He said, yeah, I've been studying for final exams and I've been trying to stay fit for training here. Ich habe für die Abschlussexamina halt lernen müssen und jetzt versuche ich noch irgendwie hier fit beim Training zu sein. And training started, we were doing just full fitness sprints, back and forth, back and forth. Und wir haben da begonnen, da wurde dann einfach ein Leistungstraining gemacht. Und hin und her gelaufen, vorwärts, rückwärts, hin so und her. So we're just, you know, on our knees after a couple of these, just. Nach einigen dieser Spurts sind wir dann auf unseren Knien gewesen und haben gesagt, okay, bisschen ausruhen. And I'm right next to David. Und da knie ich da direkt neben David. Dude, you stink. Mann, du stinkst. What is that smell? Was für ein Gestank ist das? And he kind of looks at himself und er betrachtet sich so. And he's been drinking coffee 6 or 7 cups a day to stay awake for studying. Und er hat so 6-7 Tassen Kaffee pro Tag getrunken, um einfach nur wach zu bleiben, to study for these exams and to stay fit for training. Um einfach die Studien durchführen zu können für das Examen und dann auch noch irgendwie wach zu bleiben. And he looks down at his arms and the dude is sweating drops of coffee. Und er schaut sich den Arm an und da quillt so der Kaffee empor aus seinen Emporen. And so body odor and coffee is not a good smell. Also Körpergeruch und Kaffee, das passt überhaupt nicht zusammen. And David was trying to receive all of his energy through this coffee. Und er versucht all seine Energie da irgendwie aus diesem Kaffee zu beziehen. And the point is naturally that coffee will not provide you with lasting energy. Und der Punkt ist der, dass einfach aus Kaffee du keine bleibende Energie erhalten kannst. Some people still don't realize that. Aber es gibt einige Leute, die das noch nicht erkannt haben. Even the great Austrian drink Red Bull will not provide you with lasting power. Oder auch die Österreicher praktisch mit dem großartigen Red Bull, auch das wird dir nicht also bleibende Kraft geben. Let's go back to that verse, Isaiah 40:31. Aber gehen wir mal zurück zu dem Vers, Jesaja 40, Vers 31. Because the Hebrew word for hope is the same as wait. Das hebräische Wort für Hoffnung ist das gleiche wie für warten. If we could go back to the Isaiah verse. Wenn wir zurückgehen zum Vers Jesaja. Das Hebrew word for hope is the same as wait. Da finden wir das hebräische Wort für hoffen, ist das gleiche wie für warten. And wait implies time, and time implies rest. Warten schließt einfach Zeit, die man dafür braucht, ein. Und mit dieser Zeit kommt noch die Ruhe. You're resting in the Lord and it renews your strength. Du ruhst im Herrn und darin erneuert sich deine Stärke. And maybe you look at this verse and you realize, this isn't a reality in my life. Und vielleicht schaust du diesen Vers an und sagst, schau mal, ja, schön, schön, aber das ist ja nicht wirklich in meinem Leben. I'm not soaring on wings like eagles. Also so daher schwingen auf den Schwingen des Adlers. When I run, I am getting weary. Und wenn ich laufe, dann werde ich schon müde. Rest in Jesus. Ruhe in Jesus. Come back to the source. Komm einfach zurück zur Quelle. And drink the living water that Jesus offers. Und trinke dort von dem lebendigen Wasser, was Jesus anbietet. Not the coffee, not the Red Bull, the living water that Jesus offers. Nicht den Red Bull, sondern das lebendige Wasser. Just want to close with one more verse here. Hebrews 4:11. Ich möchte abschließen mit noch einem weiteren Vers, Hebräer 4, Vers 11. And in Hebrews 4:11, the context is actually speaking about salvation. In Hebräer Kapitel 4, Vers 11 ist eigentlich der Zusammenhang über die Errettung. Mm-hmm. It says in the King James Version, let us therefore labor. Lass uns nun to enter into this rest. Lass uns nun eifrig sein, in seine Ruhe einzugehen. Lest any man fall after the same example of unbelief. Damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. This naturally implies that it takes even effort to get there. Und das schließt einfach ein, dass es einfach eine gewisse Anstrengung braucht, dahin zu kommen. Because Satan will do anything he can to prevent you from spending time with Jesus. Denn Satan wird alles tun, was er nur kann, um uns daran zu hindern, einfach Zeit mit Jesus zu verbringen. Important phone call will come up. Plötzlich ein wichtiger Telefonanruf. Someone will knock on your door. Jemand klopft an die Tür. Put a thought in your mind, I have to go do this now. Oder ein Gedanke kommt dann in den Sinn, ja, jetzt muss ich das, ich muss das sofort machen. Anything he can do to prevent you from spending time with Jesus. Alles, was er nur irgendwie tun kann, um mich davon abzubringen, Zeit mit Jesus zu haben. So friends, do everything you can to enter into that rest. Freunde, tut alles, was ihr nur könnt, um in diese Ruhe einzukehren. Because rest provides the power to live a holy life. Denn diese Ruhe gibt euch ja die Kraft und die Macht, ein solches heiliges Leben zu führen. So we're going to close in prayer and then we're going to have the worship team come up and sing a worship song and then I'm going to share some practical tips with all of you. Wir werden jetzt ein Gebet abschließen, dann das Anbetungsteam haben. Mm-hmm. Danach kommen noch ein paar praktische Tipps. Mm-hmm. Father, we thank you so much that you offer rest. Vater, wir danken dir so sehr, dass du uns deine Ruhe anbietest. This world is just completely full of marketing that convinces us to hurry, hurry, hurry. Diese Welt ist einfach voll von Dingen, die uns einfach immer antreiben und Stimmen, die uns antreiben. Auf geht's, los, los, los, eile, eile, eile. And we realize, Father, that is just so contradictory, that love and hurry cannot coexist. Und das steht so in einem Widerspruch einfach zur Liebe, denn Liebe und Eile kann nicht zusammen existieren. Both loving you by sitting at your feet and loving others. Einfach dich zu lieben, indem an deinen Füßen sitzen und dann andere lieben mit dieser Liebe. So we pray, Father, that you would just put a fire in our hearts to spend time sitting at your feet. Das ist so wichtig, deshalb bitten wir dich, Vater, dass du einfach ein Feuer in unser Herz hineinlegst, dass wir wirklich zu deinen Füßen kommen und dort zur Ruhe kommen. And then we know you will transform us, you will charge us up. Und so wissen wir, dass du uns verwandeln wirst, dass du uns wieder aufladen wirst. And you will give us that power to live a holy life. Und dass du uns einfach diese Kraft geben wirst, ein heiliges Leben zu leben. Amen. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Make this a little more practical. I've wrote up a few tips. Das noch ein bisschen praktischer für euch zu machen, für uns zu machen, habe ich ein paar Tipps aufgeschrieben. And just real simply, just right at the beginning, blocking out specific time in your schedule to rest. Nehmt euch da einfach spezifische Zeit, praktisch in eurem Stundenplan, die euch dafür reserviert, um zur Ruhe zu kommen. If you're like me, if you don't block out the time, then it never happens. Wenn du die Zeit dafür nicht blockierst, dann wird das nicht geschehen. Just turn your phone off, turn your computer off. Das Handy abdrehen, Computer abdrehen. You know, maybe if you do it in the morning, you just sit up and you don't even get out of bed. You just stay there for a little while and you just read. Vielleicht in der Früh, dass du gar nicht erst aufstehst, um dich ablenken zu lassen, sondern du stehst auf und du liest direkt. A nice long breakfast. Ein schönes, langes Frühstück. Maybe you have your roommates make you breakfast. Vielleicht hast du da dein Zimmer. And you know, when distracting thoughts come, when things on your to-do list pop in your mind, just write them down off to the side, boom, get it out of your mind and just off to the side. Und wenn da irgendwelche Dinge da vielleicht dir in den Kopf kommen, nimm einfach einen Stift, schreib es eben auf, leg es beiseite, damit es deine Gedanken nicht belastet. Maybe you just put on some real soothing music. Vielleicht hast du Musik, die einfach dich auch ein bisschen zur Ruhe bringt. You just lay down flat on your back, arms wide. Und leg dich einfach hin, offene Arme. And you just soak in this music. You just soak in the presence of the Holy Spirit. Lass dich einfach einweichen durch die Gegenwart des Heiligen Geistes. Lastly, just kind of overarching everything, you're just intentionally doing everything slower. Und als ein Bogen, der sich das Ganze spannt, beabsichtigt ihr einfach alles viel langsamer zu machen. Because once again, the enemy is just trying to make a hurry, hurry, hurry, hurry, busy, busy, busy. Und der Feind möchte immer los, los, los, schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, eile, eile, eile. Intentionally doing everything slower. Aber wir machen das Gegenteil. Wir beabsichtigen alles viel langsamer zu machen. And just a few practical tips. Amen. Praktische Tipps dazu. Amen. Good. Thanks. Dankeschön. Pastor Rob. It was great, huh? Das war super. Last November, I got to have dinner with Rick Warren. Letzten November, da hatte ich Abendessen mit Rick Warren. Because he was having dinner with some Polish people, and they invited me to come with them. Der saß zu Abend mit einem Polen, und die haben mich eingeladen, weil ich ein paar kannte. So I got to sit across the table. Und da saß ich ihm gegenüber. First thing he asked us was, "Do you pastors take a Sabbath?" Und das erste, was er uns fragt, sagt, Pastoren. Haltet ihr den Sabbat? And he says, and Sundays don't count. Sagt, der Sonntag, der zählt nicht. And that kind of hit me because my Sunday was my Sabbath. Und das hat mich direkt getroffen, weil mein Sonntag war ja mein Sabbat. There just seemed to be so much work in the week that the only time to rest was between services on Sunday. Und da waren scheinbar so viele Sachen in der Woche, die da zu tun waren, dass ich dachte, die einzige Zeit, wo ich vielleicht ruhen kann, ist zwischen den Gottesdiensten. So he exhorted us, he said, you have to take a whole day off. Er hat uns einfach ermahnt, hat gesagt, bitte schön, ihr müsst euch einen ganzen Tag einfach frei nehmen. I decided from that time that I would take a Sabbath every week. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich mich entschieden, dass ich einfach jede Woche ganz bewusst einen Sabbat halte. Trust God for the results. Und Gott einfach dafür vertraue, dass es auch den richtigen Ergebnis bringt. It just didn't seem possible to get everything done in 7 days. Und es erschien mir unmöglich, einfach alle anderen Dinge praktisch da auf die Reihe zu bringen. So Mary and I decided that somewhere between Thursday and Saturday we would take a 24-hour period of time off. So haben Mary und ich uns entschieden, dass wir irgendwo zwischen Donnerstag und Freitag, Samstag praktisch eine Zeit nehmen von 24 Stunden, um ganz frei zu haben. It wouldn't matter when it started, it can start anytime. Das spielt keine Rolle, wann das jetzt genau beginnt. Das kann jederzeit beginnen, wie wir es planen. Can start Thursday night at 9 o'clock till Friday night at 9 o'clock. Vielleicht Donnerstagabend um 21 Uhr bis Freitagabend 21 Uhr. But we would just take a Sabbath day. Wo wir uns einfach diesen Sabbat nehmen. And it was really life changing. Und das war wirklich eine völlige Lebensveränderung, die stattfand. But it really had to be intentional, like Nate was saying. Und das musste wirklich mit Absicht bezweckt werden. And you really had to trust God to get the things done that you wanted to do in that day, to get them done next week. Es ist einfach darauf vertrauen, dass Gott einfach die Dinge, die du da vielleicht sonst hättest tun wollen, dass sie dann irgendwie doch erledigt werden in der kommenden Woche. What surprised me was that things that I couldn't get done, someone else actually offered to do it for me. Was mich dann überrascht hat, ist einfach Dinge, von denen ich dachte, ja, die kriegen wir nie fertig, dass mir dann jemand anbot, sie einfach für mich zu erledigen. So God was helping me to get things done that I couldn't get done because I took the Sabbath. Gott hat mir geholfen, einfach Dinge zu erledigen, die ich selbst nicht hätte erledigen können, einfach weil ich ihm treu war und den Sabbat mir genommen habe. And I learned in these last 40 weeks to really sense a shutdown. Auch gelernt in diesen letzten 40 Wochen, seitdem ich das so halte, dass ich einfach lerne, einfach völlig ganz die Dinge zur Ruhe zu bringen. Like when we just declare, okay, in 1 hour it's Sabbath. Und wir erklären das einfach gemeinsam und sagen, schau, in einer Stunde ist Ruhe. So we finish up our emails. It's like, are we done? We're done. Okay, it is Sabbath. Wir beenden unsere E-Mail-Konversationen, was auch immer da ist, und wenn dann fertig ist. Jetzt ist Sabbat. It brings such a joy. It's like it's the Sabbath. Das ist so eine Freude. Jetzt it's over. Sabbat. Jetzt it's over. Like I don't like no. I'm not worried about. I'm not obligated to do anything for the next 24 hours. Einfach Schluss mit den ganzen Sachen. Ich habe keine Verpflichtung mehr in den nächsten 24 Stunden. You can't pressure me. I can't pressure you. It's like it's the Sabbath. Du kannst mich nicht zu irgendwas drängen und ich werde dich auch nicht zu irgendwas drängen. You know, wir haben hier den Sabbat. Every reason to say no. I'm not doing anything. Nein, it's the Sabbath. You know, you are like commanded by God to rest, and no one has the right to tell you can't. Right. Und dir ist ja von Gott befohlen zu ruhen. Und niemand kann dir jetzt das Gegenteil da gebieten. And even if I go to Obi, und selbst wenn ich zum Obi gehe, it's not like going to Obi in the other 6 days. Das ist nicht so, wie wir nicht sonst zum Obi gehen, in übrigen 6 Tagen. Or the other 5 days. Oder die anderen 5 Tage. It's like if normally you go to Obi and it's like I have to get in there, get something and get out. Wenn ich dann zum Obi normalerweise fahre, ich fahre dahin und sage, was muss ich jetzt besorgen? Okay, und zack, weg, raus. But you go to Obi on the Sabbath. Wenn ich aber am Sabbat zum Obi gehe, and you can stay there as long as you want. Bleiben, so lange ich will. You can just walk around, get a cup of coffee. It's just like Sabbath, man. Ein Kaffee and Sabbath is just shut down and relax and do everything Sabbat slow and ist Ruhe kommen, einfach alles abschalten. It doesn't matter how long the line is, because I'm not going anywhere anyway. Ist egal, wie lange die Schlange an der Kasse ist. Es spielt keine Rolle. Nothing matters. It's just nothing matters. There's no rush to go anywhere. Spielt alles keine Rolle, weil ich habe ja keine Eile, irgendwo hinzukommen. I am just resting in God everywhere I go. Und ich ruhe einfach in Gott, egal wo ich hingehe. So, great message. Rest. Großartige Botschaft. Ruhe. So maybe you're here tonight and you have never received God's love into your life. Vielleicht bist du heute Abend hier und hast Gottes Liebe noch nie in dein Leben hineinempfangen. And that's what the cross is all about. Davon spricht das Kreuz. Jesus Christ came to earth. Jesus Christus kam auf die Erde as God's Son. Als Gottes Sohn. And he died on the cross. Und er starb an diesem Kreuz. As the Lamb of God. Als Lamm Gottes. To take away the sins of the world. Um die Sünden der Welt zu nehmen. So that we could have rest. Auf dass wir zur Ruhe kommen. So that we would have the right to draw near to God. So dass wir das Recht haben, uns einfach Gott zu nahen, zu ihm zu kommen. And find rest from our guilt. Um dort Ruhe zu finden von unserer Schuld. Rest from our shame. Ruhe von unserer Schande. Rest from trying to produce something for God. Ruhe davon, etwas für Gott produzieren zu wollen. Just resting in his peace. Wir können einfach zur Ruhe kommen in seinem Frieden. If you're here tonight and you've never received God's love. Wenn du heute Abend hier bist und Gottes Liebe noch nie empfangen hast. Through forgiveness. Und durch Vergebung. Pray with me tonight. Dann bete mit mir heute Abend. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, we thank you. Vater im Himmel, wir danken dir for your love, für deine Liebe in Jesus. In Jesus. That it's more than just a historical fact. Es ist mehr als nur eine historische Tatsache. But it's something that the Holy Spirit fills our hearts with. Es ist etwas, womit der Heilige Geist unser Herz erfüllt. So pray with me tonight. Bete einfach mit mir and heute speak, Abend. Speak these words on your lips. Sprich einfach diese Worte aus auf deinen Lippen. Very quietly. Ganz still. Just say, God, forgive me. Gott, bitte vergib mir. Fill me with your love. Füll mich mit deiner Liebe. God, forgive me. Gott, bitte vergib mir. Fill me with your love. Füll mich mit deiner Liebe. And cleanse me. Und reinige mich. Through Jesus. Durch Jesus. Forgive me. Vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. Through Jesus. Durch Jesus. Forgive me. Bitte vergib mir. Through Jesus. Durch Jesus. Say those words quietly. Sprich es ganz leise aus für dich. Fill me. Fülle mich. And cleanse me. Und reinige mich. Through Jesus. Durch Jesus. Just take a moment and relax. Nimm dir einen Moment Zeit und entspanne dich. And just rest in God's presence. Und ruhe in Gottes Gegenwart. Just let him talk to you. Lass ihn einfach zu dir sprechen. Let him tell you how much he loves you. Lass ihn dir einfach erzählen, wie sehr er dich liebt.